Das ist ein Rekord. Auf keiner anderen Flüchtlingsroute sterben so viele Menschen wie im Mittelmeer. Seit Anfang des Jahres haben allein 200.000 Flüchtlinge versucht, es zu überqueren. Wir haben es vorausgesehen. Wir haben euch gewarnt. Zu Millionen werden sie angespült. Asylbetrüger in der Nacht. Deutschland einfach. Und nun ist es zu spät, ihr habt alles versaut. Jetzt werden am Strand Barrikaden gebaut. Spüren Sie die Gefahr, wenn die Mörsergranate jault. Und ein Schiff taucht im Nebel auf. Jetzt gibt es kein Zurück. Explosion hört man krachend laut. Kein Flüchtlingsboot hat den Glück. Kein Zurück. Die Ratten springen sie von dem Boot. Doch Schüsse alle treiben sie in den Tod. Sie treiben im Fort und das Meer fährt sich rot. Deutschland, nicht mehr ihr Ziel. Denn jetzt wissen sie ganz genau, dass ihre Wirtschaft im Nebel fiel. Deutschland, nicht ihr Ziel. Kein Volk in der Welt braucht sowas wie die. Asylbetrüger ziehen wir in die Knie. Tod und Verderben auf Garantie. Asylantragstellern aus Ländern wie Eritrea, Äthiopien und Somalia zu tun. Hinzugekommen sind auch viele Syrer, die nach Europa wollen. Und es werden wohl immer mehr werden.